Gold, ein Herz aus Gold, hab ich immer schon gewollt. Gold, deine Liebe ist ein Schutzschild, bringst mich sicher durch die Nacht. Mit dir fühle ich mich unverwundbar, weil mit dir mein Herz immer lacht. Hab ich immer schon gesagt.